Am 30. August hielt die südkoreanische Bürgerorganisation Menschen für Frieden und Vereinigung vor dem Verteidigungsministerium die 172. Kundgebung für Frieden und Abrüstung ab und verurteilte dabei die südkoreanischen Militärs, die den dritten Ort für die THAAD-Stationierung bestimmten und die sogenannte Vor-Ort-Untersuchung durchführen.